der Schnitzel. Licht, 28.000 Leute im Bierzelt.

bei Rockkonzerten so klatschen. las Islas Canarias. Live aus Licht, noch 10 Minuten Übertragung und wir haben Open End. So, der Duck ist jetzt gleich dran und ich komme später nochmal.